hier. Es ist bestimmt schon 3:45. Ach, nicht das Duschen nochmal. Du bist doch böse mit mir. Na guck, ich lieb dich heute Nacht, wenn du willst. Aber nur, wenn du nachher nicht mit mir schillst. Ich sag da ernst, heute leg sich's und geh doch. Heute leg, du kriegst nie genug. Heute leg, du musst dir nicht schon. Ich mach dich fertig. Mein Rudi hätt ich gern ganz allein. Du sagst, es wär schon viel zu viel gewesen. Eins hast du nie gerafft. Ich bin der Mann, der schafft. Wie ich nur kann. Und so ehrlich ist die Lust, die ich hab. Ich sag's, was legst, die Sonne geht auf. Was legst, du kriegst nie genug. Was legst, du musst nicht schon. Ich mach dich fertig. Im Kreis der Nachbarschaft, die da kommt und gafft. Doch was ich denke, ist mir egal. Ich bin sowieso asozial. Ich sonder ins Ortlich, sich zum Geduld. Ortlich, du kriegst nie genug. Ortlich, du musst in die Schuhe. Ich mach dich fertig. Hartlich, die Sonne geht auf. Hartlich, du kriegst nie genug. Hartlich, du musst in die Schuhe. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig.